Kundgabe 4468. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.10.1948. Macht des göttlichen Wortes. Gegenmittel für Leid. Meine Liebe zu euch ist grenzenlos, und ich erfülle euch jede Bitte, nur zuweilen in einer Form, dass ihr die Erfüllung nicht gleich erkennt. Es euch aber einmal bewusst wird, in welcher Fürsorge ich eurer gedenke. Die Endzeit bringt Nöte und Leiden verschiedener Art, weil ihr in Kürze ausreifen müsstet, ansonsten ihr die letzte, schwere Prüfung nicht bestehen würdet. Ihr bleibt in dauernder Bekümmernis und sollet nur daran denken, dass ich es bin, der euch alles sendet, dass ich um jede Not und Trübsal weiß, dass sie aber auch von Segen ist für euch. Darum banget und klaget nicht, sondern bleibet mir in Liebe zugetan, wie auch meine immerwährende Liebe euch gehört und ich euch selig machen will. Die Macht meines Wortes sollet ihr erproben, und ihr werdet bald erkennen, dass ihr ein wirksames Gegenmittel habt für jegliches Leid, für Furcht und Traurigkeit. Ich habe mein Wort mit meiner Kraft gesegnet. Warum nützet ihr sie nicht? Warum nehmet ihr die Kraft nicht in Anspruch, so ihr im Erdenkampf schwach zu werden droht und mutlos seid? Warum gebt ihr euch nicht seiner belebenden Wirkung hin? Ihr empfanget von mir unausgesetzt den Beweis meiner Liebe zu euch. Ihr steht inmitten einer großen Gnade und seid so kleingläubig und wankelmütig, so ängstlich und schwach. Was Besseres könnte ich euch wohl bieten als mein Wort? So ihr irdisch keine Not und Sorgen hättet, würdet ihr nicht fähig, mein Wort zu vernehmen. Denn die Welt würde euch gefangen halten und euch hindern an der innigen Verbindung mit mir. Und darum nehmet ergeben diese Not auf euch, so ihr als Ausgleich mein Wort empfanget. Denn mit meinem Wort besitzet ihr einen großen Schatz, den ihr nur nicht zu heben versteht. Lasset mich im Wort zu euch sprechen, stets und ständig. Nehmet zu mir im Wort eure Zuflucht. Versenket euch in den Ausdruck meiner Liebe zu euch, und ihr werdet eine merkliche Kraftzuwendung spüren. Ihr werdet keine Schwäche, keine Angst und Bedrückung und keinen Zweifel mehr empfinden. Ihr werdet in voller Stärke das Erdenleben meistern und mich loben und preisen ob meiner Liebe und Gnade. Und dann werdet ihr mir rüstige Arbeiter sein im letzten Kampf auf dieser Erde. Ich segne euren Willen, mir zu dienen. Doch lasset ihn auch tätig werden durch Ausführung dessen, was ich von euch verlange. Und immer wieder ermahne ich euch, mein Wort in euch aufzunehmen, weil ich euch die Kraft meines Wortes zuwenden will, weil ich euch helfen will, euren Willen aber dazu benötige. Solltet ihr den rechten Segen von meiner Hilfe haben. Ihr müsset selbst ringen, weil ihr nur dadurch zum Glauben gelanget, zu dem tiefen Glauben, den ihr benötigt, um mir treue Diener auf Erden sein zu können. Ihr müsset, was ihr von mir empfanget, was ihr niederschreibt, selbst im Herzen erwägen. Es muss lebend werden in euch, auf dass ihr dann auch überzeugt mein Wort vertreten könnet, dass es auch auf den Mitmenschen die Wirkung nicht verfehlt und er die Kraft meines Wortes an sich selbst verspürt. Stets wird euch geholfen werden in der Not und desto eher, je mehr ihr meinen Willen erfüllt. Mein Wille aber ist, dass ihr euch des Öfteren versenket in mein Wort, auf dass ihr meiner Gegenwart bewusst werdet und glaubet. Und so wie euer Glaube tief ist euch auch die Erfüllung jeglicher Bitte gewiss. Amen.